1. Jeremiah empfing ein Botschaft für all Jude, die sich in verschiedenen Regionen Ägyptens, y Migdol, Tachpanhes, Noph und Parthras, niedergelassen hatten. 2. Der Hirscheren, der Gott Israels, erklärt, dass sie das Unheil miterlebt hatten, welche über Jerusalem und die Stadt Judas bracht, die nun verlassen de liegen. 3. Die Zerstörungsgeschehe aufgrund ihrer Bosheit, sie Gott ersenten, indem sie anderen Gotten dienten, die weder ihnen noch ihren Vorfahren bekannt wären. 4. Obwohl Gott unermüdlich sein Diener, die Propheten, sandt, sie vor diesen abscheulichen Taten zu warnen, ignorierten sie die Aufforderung zur Umkehr. 5. Sie weigerten sich jedoch zu suchen oder überholten zu andern, so dass sie weiterhin anderen Gotten Opfer darbrachten und sich nicht von ihrer Bosheit abwandten. 6. Infolgedessen entlud sich Gott's Zorn über die Stadt Judas und die Straßen Jerusalems, wodurch dies auch bis zum heutigen Tag zu einer Ruinenlandschaft werden. 7. Nun fragt Gott, warum sie sich selbst so großes Unheil zu fügen, indem sie riskieren, dass die gesamte Gemeinschaft Judas, einschließlich Frauen und Kinder, ausgerottet wird. 8. Durch ihre Handlungen in Ägypten raisen sie Gott ernüt zum Zorn, indem sie fremden Gotten opfern und durch zum Gegenstand des Fluches unter allen Volken werden. 9. Fragt sie, ob sie die Verfehlungen ihrer Vorfahren, ihrer Könige und ihrer eigenen Frauen vergessen haben, die im Land Juda und in Jerusalem begangen werden. 10. Bis heute sagen sie kein Ruhe und weigern sich, nach dem Gesetz und den Geboten zu leben, die Gott ihnen und ihren Vaten vorgelegt hat. 11. Die Schaub verkündet der Hirscheren, dass sich nun gegen sie wenden wird, das gesamte Volk Juda in Ägypten zu vernichten. 12. Die überlebenden aus Juda, die entschlossen nach Ägypten gezogen sind, werden durch Schwert und Hunger umkommen, bis sie schließlich zu einem Symbol des Entsetzens werden. 13. Gott wird die Bewohner Ägyptens mit denselben Strafen heimsuchen, die bereits Jerusalem getroffen haben, namlich durch Krieg, Hungersnot und todliche Krankheiten. 14. Von den Juden, die in Ägypten zuflucht suchten, wird kaum jemand entkommen oder nach Juda zurückkehren, obwohl sie sich danexenen, dort wieder zu siedeln. 15. Daraufhin antworteten all Männer, die vom Gottesdienst ihrer Frauen wussten, so wie ein groß Mensch anwesende Frauen, die in Ägypten und Parthras lebten. 16. Sie erklärten Jeremiah ausdrücklich, dass sie nicht auf die Botschaft hören würden, die ihnen im Namen des Herrn verkündet hat. 17. Stattdessen beabsichtigten sie, ihr Gelübde gegenüber der Himmelskönigin zu erfüllen, die es ihnen wirtschaftlich gut ging, solange sie und ihr Vorfahren dies Reiten pflegten. 18. Sie behaupteten, dass sie sie in dieser Opfergaben unter Mangel litten und durch Krieg sowie Hunger decimiert wurden. 19. Die Frauen fügten hinzu, dass ihr Ehemänner durchaus über ihr Handlungen informiert wären, als sie der Himmelskönigin Opferküken backten und Trankopfer darbrachten. 20. Jeremiah wante sich daraufhin ernüten das gesamte Volk, so wollen die Männer als auchen die Frauen, die im so widersprachen hatten. 21. O erinnert sie daran, dass Gott sowohl auf ihr Opfergaben in den Stadten Judas geichtet hatten dies Taten Kienzwegs vergessen wären. 22. Schließlich konnte der Herr ihr Bosartigen Taten und Abscheulichkeiten nicht mehr ertragen, weshalber Land zu einer unbewohnten Wust und einem Flutsch wurde. 23. Sie Gottsen Opferten und gegen Gottes Gebot verstießen, anstatt seinem Gesetz zu folgen, sie dieses Unheil nun über sie gekommen, wie man heute sehen kann. 24. Jeremiah forderte all Jude in Ägypten auf, die Wort des Herrn zu hören, und richtet seine Botschaft insbesondere die Frauen. 25. Gott forderte sie ironisch dazu auf, ihr Gelübde gegenüber der Himmelskönigin ruhig zu erfüllen, sie bereits entschlossen seien, ihr Versprechen in die Tat umzusetzen. 26. Dr. Herr Schwor bei seinem großen Namen, dass kein Jude in Ägypten künftig mehr seinen Namen anrufen wird, einen Eid zu schoren. 27. Gott word über SIE Wacken, im Ihnen Unheilstadt Heil zu bringen, BISL Jude in Ägypten dirt schwert und hunger wohlstandig vernichtet seien. 28. Nur ein Geringe Anzahl von Menschen word dem schwert und kommen und nach Jude zu rückkehren, im zu erkennen, wes sen wird sich letztlich als war erweist. 29. Als sechen darfer, das sein drohungen in Erfüllen gehen, kundigte Gotten, das er SIE und diesem Ort heimsuchen word, damit SIE sein Markt erkennen. 30. Der Herr word Pharao Hofra von Ägypten seinen Feind den Ausliefen, genau wie Suvor König Zedekia von Juda in die Hand Nebukadnezars übergeben hat.